Die Seele der Menschen muss in ihren tiefsten Tiefen verängstigt werden durch unerforschliche und scheinbar sinnlose Verbrechen. Verbrechen, die niemandem Nutzen bringen, die nur den einen Sinn haben, Angst und Schrecken zu verbreiten. Das Gesetz des Verbrechens ist eine unschränkte Herrschaft des Verbrechens aufzuheben. Ein Zustand vollkommener Sicherheit und Anarchie. Aufgebaut auf den zerstörten Idealen einer Welt, die zum Untergang verurteilt ist. Die Menschen vom Terror des Verbrechens werden, vom Grauen und Entsetzen. Thank you.